Abschnitt 31 aus Die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Aubertin. Die fünf törichten Jungfrauen. Eine Paraphrase zu Matthäus Kapitel 25. Vers 1. Dann wird das Himmelreich gleich sein 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen aus dem Bräutigam entgegen. Vers 2. Aber 5 unter ihnen waren töricht und 5 waren klug. Vers 3. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen nicht Öl mit sich. Vers 4. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Vers 5. Und der Bräutigam verzog sich, und die 10 Jungfrauen warteten in der Nacht auf seine Ankunft. Vers 6. Die 5 törichten Jungfrauen hießen Ekle, Naera, Bilha, Tamar und Sulamit. Vers 7. Die 5 klugen Jungfrauen hatten auch Namen, aber es lohnt nicht, sie zu wissen, denn dieser 5 klugen Jungfrauen gibt es allzu viel auf der Welt, und eine ist, wie die andere ist. Vers 8. Und als der Bräutigam noch immer verzog und des Wartens lange wurde, da begannen die 5 törichten Jungfrauen zu plaudern, dass es durch die Nacht klang wie Brünnlein. Vers 9. Die erste törichte Jungfrau, Ekle, sagte: Ich habe eine Feder gefunden, eine bunte Feder auf dem Weg nach Bethel. Sie lag auf den Steinen und war golden und hatte oben ein blaues Auge, das schimmerte stählernd, wie ein Panzer schimmert. Und ich steckte sie mir ins Haar, und als mein Bräutigam mich sah, lächelte er mich an. Vers 10. Die zweite törichte Jungfrau, Naera, sagte: Habt ihr denn noch immer nicht den neuen Tanz gesehen, den ich erfand? Und sie tanzte ihnen einen Tanz vor, bei dem man einen Schritt vortut und zwei zurück, und bei dem man doch immer im Kreise vorwärts kommt. Vers 11. Die dritte törichte Jungfrau, Bilha, sagte: Wie schade, dass ich mein kleines Vögelchen in seinem Käfig nicht hier habe. Es ist ganz gelb, und wenn man ihm vorpfeift, dann singt es so: Tütütizi, tütütizi. Vers 12. Die vierte törichte Jungfrau, Tamar, sagte: Mein Freund lehrte mich heute ein Lied, das war süß wie Honig. Ich werde es euch singen. Wie war es doch? Ach, ich habe es vergessen, aber es war süß wie Honig. Vers 13. Die fünfte törichte Jungfrau, Sulamit, sagte gar nichts. Die war lang und von blauschwarzem Haar und sah vor sich hin und hatte ein Lächeln auf den Lippen, von dem sie selbst nichts wusste. Vers 14. Was aber die 5 klugen Jungfrauen anbetrifft, so saßen sie zusammen und waren aufs Äußerste empört. Sie besahen sich diese Unordnung durch ihre Lorgnons und sagten untereinander: Wie kann man nur, wie kann man nur? Vers 15. Zur Mitternacht aber ward ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Vers 16. Da standen diese Jungfrauen alle auf und schmückten ihre Lampen. Vers 17. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öle, denn unsere Lampen verlöschen. Vers 18. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nicht also, auf das nicht uns und euch gebreche. Gehet aber hin zu den Krämern und kaufet für euch selbst. Vers 19. Und da die törichten Jungfrauen hingingen, Öl zu kaufen, siehe, da hatten die Krämer ihre Läden geschlossen. Denn es gibt ja schließlich so etwas wie einen 8 Uhr Ladenschluss, und des Nachts kann man nichts kaufen. Vers 20. Da kamen die törichten Jungfrauen wieder zurück, und die Tür war verschlossen, und sie riefen den Bräutigam und sagten: Herr, Herr, tu uns auf. Vers 21. Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Vers 22. So kamen die törichten Jungfrauen nicht hinein in das hochzeitliche Haus, wo die klugen Leute am Tische in der Ordnung sitzen, sondern irrten draußen herum. Vers 23. Und schreiten heute immer noch ihren Reigen schweifend zwischen den Menschen und ihren Werken. Vers 24. Ekle mit der Pfauenfeder, Naera, die Tanzende, Bilha mit dem Vogelzwitschern, Tama mit der vergessenen Strophe und Sulamit mit dem Lächeln, das keinen Sinn hat. Ende von Abschnitt 31.